Am Bahnhof Zoo, der Endstation des Schienenweges in unserer Stadt, zeigt sich zu mancher Stunde, wie viele dem Wort folgen, Berlin ist eine Reise wert. Ja, und das wissen natürlich auch jene, die hier von einem bis zum anderen Morgen zu Hause sind, immer bereit Ausschau zu halten nach Partnern für dunkle Geschäfte oder nach möglichen Opfern, die in irgendeiner Weise zu schröpfen sind. Wenn gerade ein Fernzug angekommen ist, wie eben, und durch die breiten Flügeltüren der Bahnhofshalle ein paar hundert Reisen auf die Straßen drängen, mag ein halbwegs Erfahrener wohl erkennen, wer da ganz fremd und etwas unsicher zum ersten Mal das Pflaster der großen Stadt betritt, bei wem etwas zu holen wäre, sofern sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Oder wer nur Heimkehrer ist, wer hat viel Gepäck bei sich, wer wenig, wer lässt es sich tragen, wer schleppt es selber. Da ist unter den gerade Angekommenen ein Mann, ja, so um die 30. Man sieht ihm an, was er vom Beruf ist. Man muss nur seinen Gang betrachten, das sind die Schritte von Füßen, die lange Zeit keinen festen Boden unter sich hatten. Das sind die an schwankende Planken gewohnten Tritte. Kein Zweifel, hier ist ein Seemann unter die Überzahl an Landratten geraten. Man sieht sie auch an seinem Gepäck, schleppt den typischen Seesack mit sich. Ja, kommt hier nun einer von der Waterkant nach Berlin, um seine Heuer in Abenteuer umzusetzen? Hofft er auf ein Stück St. Pauli in der großen Stadt? Nein, sein zielstrebiger Weg zum nächsten U-Bahn-Eingang. Der zeigt, dieser Mann ist hier zu Hause, er kennt sich aus. Jetzt löst er hier unten an der Sperre seine Fahrkarte, wie einer, der das sonst alle Tage tut. Ja, Berlin also scheint sein eigentlicher Heimathafen zu sein. Seinen Seesack geschultert, steigt er in den eben eingefahrenen Zug. Fährt ein paar Stationen, geht durch ein paar Straßen. Immer ganz sicher wie einer, der immer hier zu Hause ist. Sein Ziel, ein Viertel mit alten hohen Mietskasernen. Und jetzt geht er in ein Haus. Ja, Herr Rotholz. Na, so warst du mal wieder zu Hause? Ja, für 2 Wochen. Oh, da wird sich Ihre Mutter aber freuen. Neulich hat sie mir die Karte von Ihnen aus New York gezeigt. Ja, dann kommt was rum in der Welt. Ja, das glaube ich. Na also, dann grüßen Sie Ihre Mutter recht schön. Ja, danke, mache ich. Auf das Klingeln an der Tür mit dem Namensschild Rotholz öffnet niemand. Etwas enttäuscht schultert der junge Seemann wieder sein Gepäck und geht die Treppe abwärts. Jetzt auf der Straße, da überlegt er, Mutter nicht zu Hause, irgendwo muss ich die Stunden rumbringen, ja, am besten in irgendeiner Kneipe. Und es ist ja auch oft genug seine Umgebung unterwegs in fremden Häfen. Also hält ein Taxi an und lässt sich irgendwo hinfahren. Tja, und dann landet er in einem Lokal, in dem was los ist. Auch für die Gäste hier ist der Seesack, den er mit sich führt, ein Stück Ausweis. Woran er natürlich nicht denkt und schon gar nicht denkt er an die primitivsten Gedankenverbindungen. Seemann, abgemustert, verfügt über volle Brieftasche. Er bringt ja eine gute Heuer mit nach Hause. Nee, er fühlt sich eher geschmeichelt, dass er bei einigen anderen im Mittelpunkt des Interesses steht. Als ein Mann, der weit herumgekommen ist, der die Luft der großen Welt eingesogen hat und was erzählen kann. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man unsere Leute an der Reling kotzen sehen. Ja, so ist es, was? Nee, nee, nee, nee. So stellt ihr euch das vor mit eurem Süßwasserverstand. Nee, denn erzähl doch mal. Haben die auf Hawaii die Hula-Hula-Mädchen vermanscht? Bist du da mit einem Palmwedel vor die Sache rumgelatscht? Nee, auf Hawaii war ich schon die letzten 3 Jahre nicht mehr. Ja, und die Mädels da sind auch nicht anders als alle sonst, die irgendwo in einen Hafen auf einen warten. Muss doch eine Wucht sein, wenn man da wo ankommt und da stehen sie rum, schon alles offen. Und dann läufst du rein mit deinem Schiff. Ach, alles halb so wild. Du weißt doch nie, rutscht du aus auf dem Strich oder hast du wirklich ein Mädchen mit ehrlicher Sehnsucht vor dir? Ja, da wird man vorsichtig. Ja, aber zu Hause hat man weniger Bedenken. Man lässt sich einladen und lädt selber ein, die Runden wechseln. Und nach einer Stunde hat der Seemann schon ganz schön geladen. So, ich werde mal jetzt die Anker lichten und allmählich Kurs nach Hause nehmen. Ja, ja, da wartet deine Frau, wa? Ach, ich wohne bei meiner Mutter, aber die war nicht zu Hause und Wohnungsschlüssel habe ich nicht. Nee, dann können wir doch noch eine Runde drehen. Nee. Ich schleppe mir ja hier mit meinem Seesack rum. Ja, ja, da hast du deine Gelder drin, Mann. Ach, was. Der Heuer von den letzten Monaten habe ich in der Brieftasche. In Sachsen sind bloß olle Klamotten und dreckige Wäsche. Wollen wir nicht noch 3 Klare verschnorcheln? Und dann fahren wir dir nach Hause. Gut. Die 3 Klare sind genehmigt. Aber dann nehme ich mir eine Taxe. Aber brauchst du doch nicht. Ich nehme mir eine Taxe, habe ich gesagt. Nee, der hat seinen Stolz. Jawohl, den habe ich. Soll ich euch zeigen, was ich in der Brieftasche habe? Dann werde ich wohl begreifen, dass ich ohne euch nach Hause komme. Da kannst du nichts machen, Wolfi. Was ein richtiger Berliner Seemann ist, der hält der Zähl auch noch, wenn eine Strippe gerissen ist. Na, was wollt ihr denn? Ihr könnt doch höchstens über den Asphalt schlittern. Wenn ihr früh morgens euer Zahnputzglas ausspuckt, haltet das für einen hohen See an. So, ich zahle jetzt und denn nicht wie bei Muttern. Da zeigt der Kompass alle mal hin und da jetzt auch lang. Na, wir bringen dich. Ich hab ihr gesagt, ich nehme eine Taxe. Lassen doch Wolfi, wenn er so blöd ist. Der heimgekehrte Seemann ist so blöd. Er will mit einer Taxe zu seiner Mutter. Ja, aber dann auf der Straße, da sieht's doch ein bisschen anders aus. Weit und breit kein Taxi zu sehen. Ne? Und da nimmt er denn doch das Angebot seiner beiden Zechgenossen an und steigt in einen roten VW, um sich nach Hause fahren zu lassen. Unterwegs zweifelt der Mann, ob die beiden die von ihm angegebene Heimatgegend richtig verstanden haben. Wo tingelt ihr denn lang? Das ist doch ganz falsch. Ich mach bloß einen kleinen Umweg. Ich will meine Braut Bescheid sagen, dass ich heute später komme. Ja, und so angeheitert ist der Seemann nun auch nicht. Er merkt doch, dass die beiden mit ihm ins Grüne fahren und nicht in die Stadt. Sag mal, wollt ihr mich verschaukeln oder was ist los? Halt an, Gerd, und laden aus. Wenn der so dämlich ist, dann kann er ja auch zu Fuß nach Hause gehen. Ihr könnt mich doch nicht einfach mit meinem Seesack irgendwo auf der Landstraße absetzen. Also, du wirst ja vernünftig, Mann. Und die Fahrt geht immer weiter von der Stadt weg. Der Heimkehrer wird unruhiger. Aber wenn er auch keineswegs von schwächlicher Statur ist, der eine seiner beiden Zechgenossen, der nicht am Steuer sitzt, ist ein sogenannter Kleiderschrank von Mann. Und die ersten Zurechtweisungen, die er von dem bekommen hat, waren ja auch alles andere als freundlich. Und zudem bekommt er jetzt noch einen Dialog zu hören, der alles andere als fröhlich stimmt. Sag mal, hast du eigentlich mal gehört, was aus dem Rudi geworden ist? Rudi? Den haben so Fremde gesetzt. Den alte Knochen so auseinandergenommen, dass er sich zeitlebens nicht mehr alleine sortiert. Und sahen kann er nicht, weil er denn selber dran ist. Na klar, der hat uns bloß einmal verpfiffen. Ja, genau wie euch. Seit ich mit dem mal ein Wort unter 4 Augen geredet habe, hat er einen Stotter. Und ist mir noch dankbar, dass ich nicht die Ohren verknotet habe, wie damals Waldemar. Mittlerweile wissen sie alle, dass man bei mir die Schnauze hält, wenn man noch eine Weile Luft holen will. Schwer vorzustellen, dass eines Menschen Mut wächst, wenn er solche Gespräche mit anhören muss. Und der Seemann jedenfalls, mittlerweile nüchterner geworden, stellt schweigend fest, dass die beiden, anstatt ihn nach Hause zu fahren, irgendwo über eine Uferstraße brausen. Und schließlich erkennt er auch, man fährt mit ihm die Hafenchaussee entlang. Und das ist doch die ganz entgegengesetzte Richtung zu der Wohnung seiner Mutter. So, ich halt mal an. Ich geh mal schnell meine Trolle Bescheid sagen. Die hat heute Nachtdienst in das Uferrestaurant. Der Seemann, geborener Berliner, kann sich nicht entsinnen, dass es hier in der Nähe ein Uferrestaurant gibt. Er fühlt sich unbehaglich. Mitten in der Nacht, es muss inzwischen 3 Uhr geworden sein. Aber andererseits wagt er auch nicht, etwas zu sagen, zumal er jetzt mit dem zweiten Mann allein ist, mit diesem Kleiderschrank. Und ihm wird auch gleich darauf jede weitere Überlegung abgenommen. So, Freundchen, nun rück mal raus mit deinen Kohlen. Oder soll ich mal die Puste hier losgehen lassen? Mach doch keine Witze, Mann. Aber das sind keine Witze. Du kannst gleich merken, wie ernst das ist. Raus mit der Brieftasche! Zopf, zopf! Und schnall die Hosenträger ab. Das kann ich nicht machen, sonst rutschen mir die Hosen weg. Hast du nicht verstanden? Hosenträger her! Und dein Tresor aus der Brusttasche, Dalli, Dalli! Sonst lass ich mal einen kleinen Knall aus die Röhre hier. Los, los, Bruder. Wir haben keine Zeit mehr. Die Vögel fangen schon an zu zwitschern. Du hörst jetzt zum letzten Mal. Nun, ein Seemann wird mit Windstärke 12 leichter fertig und sieht einem Riff überlegener entgegen als einem Pistolenlauf. Also, der Mann hier rückt seine Brieftasche raus mit etlichen 100 Mark, mit holländischen Gulden und dänischen Kronen. Und ist dann schließlich noch froh, dass sein Gegner ihm seinen Seesack aus dem PKW nachwirft. Er sieht noch, wie der zweite Mann, der Fahrer, zurückkommt, in den Wagen springt, startet und davonbraust. Der Seemann, seinen Seesack geschultert, schaut dem Wagen nur nach, um das Nummernschild zu erkennen. BW7795. 7795. 77. Ja, hoffentlich behalte ich die Nummer, denkt er. Und dann geht er schnell, rennt fast, um nur wegzukommen von diesem Ort, der ihm so viel Schrecken gebracht hat. Ja, allein, irgendwo am Havelufer, und das um 3:45 Uhr morgens. Aber er hat Glück. Ein PKW kommt über die Havelchaussee herangefahren. Nicht gerade im vorgeschriebenen 30-Kilometer-Tempo, das hier so töricht ist wie manche trockene Vorschrift. Bei starkem Verkehr kann hier ohnehin niemand schneller fahren, und wochentags gar in der Nacht. Wie jetzt ist die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung nur mehr ein Witz. Aber hier hat eine dumme Verordnung den Vorteil, dass der Fahrer den Mann mit dem Seesack am Straßenrand zeitig genug erblickt und anhält. Hallo, können Sie mich mitnehmen in die Stadt? Irgendwo zu einem Polizeirevier. Ich bin beraubt worden. Steigen Sie ein. Wie bitte? Was sagen Sie? Ich wiederhole mir nur immer wieder die Nummer. BW7795. Ein roter VW. Die Leute hatten mich mitgenommen und hier draußen ausgesetzt. So eine Sauerei. Beim nächsten erreichbaren Polizeirevier auf der Fahrt in der Stadtinnere hält der hilfsbereite PKW-Fahrer an und lässt den Seemann aussteigen. Der erstattet seine Anzeige. Und Sekunden später erhält der Dauerdienst der Kriminalpolizei, der KKVD, Meldung von dem Vorfall. Ja, polizeiliches Kennzeichen des, ja, roten PKW, Fabrikat VW, Bertha Wilhelm 7795, ja. 2 Männer, einer vermutlich 30 Jahre alt, der zweite, ja, als eigentlicher Haupttäter anzusehen, um 40, angesprochen als Wolfi, vermutlich Wolfgang, der andere angesprochen als Gerd. Ja, ja, danke, ich habe alles. Wir gehen sofort an den ersten Angriff. Ja, danke. Über das Kraftverkehrsamt wird noch in der Nacht ermittelt, dass der Halter des roten VW, Kennzeichen Bertha Wilhelm 7795, ein Gerd Hertusch ist, wohnhaft Tempelhof Brusterweg 7. Sofort dorthin entsandte Beamte stellen fest, dass Hertusch dort schon vor 4 Monaten ausgezogen ist. Weitere Ermittlungen müssen auf den kommenden Morgen vertagt werden. Ja, Gerd Hertusch, 31 Jahre alt, Beruf Arbeiter, ist umgezogen nach 33, Hertha-Straße 72. Na schön, Kollege, fahren Sie zur Hertha-Straße 72, aber vorher stellen Sie mir bitte fest, ob der Hertusch bei uns schon angefallen ist. Ja, sofort, Herr Frank. Der 31-jährige Gerd Hertusch, Arbeiter vom Beruf und Halter des roten Pkw, ist, wie sich herausstellt, nach unseren Erkenntnissen kriminalpolizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. An seinem neuen Wohnsitz, Berlin 33, Hertha-Straße 72, wird er nicht angetroffen. Ja, Herr Hertusch war schon 3 Tage nicht mehr zu Hause. Das ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Wieso Gedanken? Na ja, ich weiß ja, dass er ein bisschen leichtsinnig Auto fährt. Ach so. Würden Sie uns vielleicht Bescheid geben, wenn er nach Hause gekommen ist? Ja, ich kann ihm ja auch sagen, dass er sich bei Ihnen melden soll. Oder lieber nicht? Doch, ich denke schon, dass man das in diesem Fall machen kann. Ja, ich finde diese Entscheidung meines jungen Kollegen eigentlich nicht ganz glücklich. Täter, die so etwas fertigbringen wie in diesem Fall, werden vielleicht recht eilige Konsequenzen ziehen, wenn ihnen eine Bestellung der Kripo ausgerichtet wird. Aber naja, wie es immer wieder und überall im Leben ist, man kann sich irren. Nach 2 Tagen erscheint dieser Gerd Hertusch bei uns. Sie hat nach mir gefragt. Darum bin ich gleich gekommen. Kann mir schon denken, worum es sich dreht. Ja, klar. Ja, klar. Sicher doch um diesen Schipper da. Ah ja, Sie meinen um diesen Seemann? Ja, es war so ein dummer Einfall von meinem Freund. Naja, Freund ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. War so eine Schnapsidee. Bitte? Was sagen Sie? Schnapsidee? Schnapsidee nennen Sie das, einen Mann, der glücklich nach Hause gekommen ist und bei dem man Geld vermuten konnte, auszunehmen? Das nennen Sie Schnapsidee? Sozusagen einen harmlosen, scherzhaften Einfall? Ja, das nicht gerade, Herr Kriminal, aber... Aha. Naja, ich wäre ja auch nicht darauf verfallen, bloß... Naja, warum hat denn der auch so angegeben, nicht? Ach, der Seemann hat angegeben mit seinem Geld, meinen Sie wahrscheinlich. Und daraufhin haben Sie zugegriffen. Nee, ich habe überhaupt nicht zugegriffen. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen gezuppt, aber so wie der Wolfi denn das gemacht hat. Nee. Ohne mich. Aber Herr Hertusch, Sie werden doch nicht leugnen, dass Sie mit Ihrem Verhalten Ihrem Mittäter erst die Möglichkeit zu dem Raub gegeben haben. Na, hören Sie mal. Nun, vielleicht nicht. Sie haben da draußen in der Wildnis, also nachts kann man das ja wohl so bezeichnen, Sie haben da mit Ihrem Pkw gehalten und vorgegeben, Sie wollten noch Ihre Braut oder Freundin besuchen. Naja, wieso vorgegeben, Herr Kriminal? Es war ja so. Ich hab dabei meine Braut, da hatte ich mir melden wollen, hatte ich da. Also, wenn ich ja geahnt hätte, was der Wolfi inzwischen anstellt... Ach, nee, Herr Hertusch. Ich bin ja ganz gerührt, Sie ahnungsloser Engel. Jetzt fehlt nur noch, dass Sie mir sagen wollen, dass Sie von dem ganzen Vorgang, und ich meine, der ist ja wohl übel genug, das nennt man nämlich räuberische Erpressung. Und da wollen Sie mir einreden, dass Sie davon nichts gewusst hätten. Nee, heig nicht. Ach, Mann. Nee, wirklich, kein blassen Schimmer von Dunst, Herr Kriminal. Also, ich hab hinterher zu den Wolfi gesagt... Mensch, Heike sagt, so eine Sachen, wie kannst du denn? Heike sagt, wirklich. Das soll ich Ihnen abnehmen. Sie müssen ja nicht. Oder sehr reizend. Nee, Herr Hertusch, ich tue es auch nicht. Andere Frage, wie viel haben Sie denn von der Beute bekommen? Ja, eigentlich ja nicht. Der Wolfi hat mir 50 Mark gegeben für meine Unkosten. Ohne Benzin fährt er kein Auto. Ja, und den ganzen geraubten Rest hat Ihr lieber Freund Wolfi behalten, ne? So, wollen Sie mir mal den genauen Namen und die Adresse von dem Wolfi sagen? Also, da kann ich nicht mit denen. Ich weiß auch bloß, dass er Wolfi heißt. Aber wie sonst und wo er wohnt? Nee, da habe ich keine Ahnung. Natürlich nicht, nee. Ja, nun, wir konnten wir auch etwas anderes erwarten, ne? Ja, aber Herr Hertusch, auch wenn Ihnen noch was Besseres einfällt. Sie müssen leider bei uns bleiben. Sie sind vorläufig festgenommen und ich werde einen Haftbefehl gegen Sie erwirken. Aber ich hab doch mit der ganzen Sache überhaupt, da heigt doch ja nichts zu tun mit. Ja, nur ich bin ja überzeugt davon, nicht? Aber auch für den Fall, dass ich mich irre, Sie bleiben hier. Und für den Fall, dass Ihnen doch noch einfallen sollte, uns etwas mehr zu sagen, ich meine nämlich in Bezug auf Ihren Freund Wolfi. Also da fällt mir bestimmt nicht mehr einer, Kriminal. Möglich, dass der Mann wirklich nicht mehr sagen kann über seinen Mittäter. Nach unserer Erfahrung wäre das möglich. Aber meistens freilich ist das anders. Na, immerhin, wir müssen diesen Mann finden. Und wir lassen den Geschädigten, den Seemann Heiner Rotholz, Einblick in unsere Lichtbildkartei nehmen. Nee. Ist nicht. Nee, auch nicht. Nee. Alles nicht. Nee. Nee, der war jünger. Ja, und dann hat er auch vorne ganz dünne Haare gehabt. Hm. Ja, auch nicht. Nee. Da. Das ist er. Das ist er, aber ganz genau. Sind Sie sicher? Na, ich hab doch Augen im Kopf. Das ist der Lump. Na, wenn ich den noch mal zwischen die Finger kriege. Der Mann, dessen Foto der Geschädigte so einwandfrei, so sicher als das Lichtbild des Wolfi zu erkennen geglaubt hat, ist ein ganz alter Kunde von uns. 41 Jahre alt, Arbeiter von Beruf, mit vollem Namen Wolfgang Futter. Und nach seinen bisherigen Taten ein ausgesprochener Tötegern, ein Schläger vollendeter Brutalität, dem man ohne weiteres auch das vorliegende Delikt zutrauen kann. Er hat nach unseren Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt keinen festen Wohnsitz, also schreiben wir ihn zur Fahndung aus. Ja, bis jetzt haben wir noch keinerlei Hinweise auf den Mann, Herr Frank. Wahrscheinlich ist er irgendwo untergetaucht, aber wo? Ja, dieser Wolfgang Futter, der schon so eine lange Liste bei uns hat, muss ja in einschlägigen Kreisen reichlich bekannt sein. Und wir kennen Lokale genug, in denen sich solche Leute aufhalten. Tja, Herr Kollege, wenn Sie nichts Besseres heute Abend vorhaben, dann lassen wir uns doch mal losziehen. Vielleicht haben wir Glück. Der Wolfi? Ja. Das ist so ein Dreckschwein. Wieso? Der will immer mit einem mitgehen und wenn es ans Bezahlen geht, dann kneift er. Aber es traut sich ja keiner an ihn ran. Der legt doch alle um. Mindestens beinahe. Und seit er bei die Rote Margot wohnt mit ihren vier Kindern, da ist er eher noch schlimmer geworden. Ja, sag mal, die Rote Margot, wer ist das? Weißt du die Adresse? Na, die weiß ich. Ja? Aber wenn ich die sage, nee, ich kenne mir nicht an. Aber von uns sagt doch keiner was, woher wir die Adresse haben. Bei uns ist keiner doofer als ihr. Die kriegen das glatt raus. Und dann kann ich mir eine Tüte zumachen. Da kriege ich keinen Freier mehr. Wenn sie mir sowieso nicht gleich die Ohren auskratzen. Wer kommt denn da, Herr Mulliken? Ach, ich wär verrückt. Da, Frank. Ja. Wie geht's denn? No, so halbe halbe. Wie geht's denn dir? Oh, macht sich. Ja. Die Freier wären rar. Na nu. Wollen Sie nicht mal einspringen, ne? Ach, Mulliken, kann ich doch nicht. Nee, da musst du schon warten, bis ich pensioniert bin. Ach, denn haben Sie nichts mehr drauf. Na, alles weiß doch. Ach, euch Männer kenne ich doch, was? Ja, ne? Na, meinetwegen, wenn du meinst. Sag mal, Mulle, kannst du mir nicht mal die Adresse von der Roten Margot geben? Ach, so siehst du aus. Ja. Na, da haben sie aber Pech, die legt sich nicht mehr lang. Ach. Nee, die hat doch jetzt den Wolfi. Der schafft doch alle dran. Das weiß ich ja. Nee, ich wollte ja auch bloß mal ihre Adresse haben. Ja, das ist in der Gneisenaustraße. Nummer? Ja, die Nummer weiß ich nicht. Ja. Aber der ist in der Ecke da, wo so ein Selbstbedienungsladen von Bolle ist. Ah ja, weiß schon. Ja, ich glaube, Herr Kollege, mit dieser Auskunft sollten wir zurechtkommen. Bestimmt, Herr Frank. Ja, ja, dann fahren Sie doch mal hin und sehen Sie zu, dass Sie wenigstens die Dame erwischen. Dann werden Sie auch herauskriegen, ob tatsächlich dieser Wolfi bei ihr wohnt. Kommen Sie rein, schnell. Ich bin gerade alleine. Ist der Wolfgang Futter nicht mehr bei Ihnen? Ja doch, aber er ist gerade mal weg. Oh, ich hatte ja keine Ahnung, was der alles auf der Latte hatte. Und wie ich in der Zeitung von dem Raub gelesen habe, na, die Sache mit dem Seemann, da habe ich gesagt, also ich weiß nicht, ich hatte das einfach so ein Gefühl. Ich habe gesagt, hängst du da etwa mit drin? Da ist er ganz wild geworden. Wie kommst du denn da drauf? Und so, und wenn du nicht die Schnauze hältst, hat er gesagt, na, da wusste ich doch Bescheid. Haben Sie irgendetwas von der Beute, die er da gemacht hat, bekommen? Ich glaube nicht. Was heißt, ich glaube? Das heißt, was es heißt. Er hat mir eine Schachtel Weinbrandkirschen mitgebracht, aber das hat er sonst auch öfter mal gemacht. Na ja, schön. Sagen Sie nichts davon, dass wir hier waren. Wir werden wiederkommen. Tja, Herr Frank, ich glaube, auf diese Frau ist Verlass. Ja, meinen Sie? Ja, bestimmt. Na. Ich bin vorsichtig in Bezug auf Frauen, die und wie hier in solchem Falle bereit sind, uns zu helfen. Aber diese Frau hat Angst, Herr Frank. Ja, eben. Ein Wort von diesem Wolfi kann genügen und sie wird uns jeden Zugriff unmöglich machen. Ich weiß nicht. Nee, aber ich, Herr Kollege. Dieser Mann ist nach unseren bisherigen Erkenntnissen brutal bis zum Äußersten. Was war los? Antworte. Du sagst mir doch irgendwas nicht. Aber Wolfi... Halt die Schnauze, du Dreckstück. Ich weiß, dass du lügst. Hier, siehst du, was das ist? Mit diesem Messer habe ich schon ganz andere Leute stille gekriegt. Wolfi. Fang nicht an zu flöten. Ich sag dir nur Bescheid, nach irgendwohin nur ein Wort. Und du erlebst, wie gut geschliffen dieses Messer ist. So, nun mach mir was zu essen. Ich will was zu fressen haben, was Anständiges zu fressen, verstehst du? Ja, ich hab nichts im Haus, Wolfi. Ich spring schnell runter und hol Fleisch. Ja, ja, mach das. Aber wenn du denkst, du kannst irgendwohin telefonieren. Mit diesem Messer ist eine Kinderkehle wie geschmiert durch. Da hast du deine Jüngste zum letzten Wolfi. Mal... Wolfi! Wer doch nicht gefühlsdusselig, Menschenskind. Ich wollte dir doch bloß Bescheid sagen. Ich hab euch alle am Messer. Dann hol mir was zu fressen. Wie lange soll ich noch warten? Ja, bitte, kommen Sie. Kommen Sie schnell. Er ist gerade alleine. Kommen Sie schnell. Er bringt mich um. Kommen Sie. Hilferufe können gelegentlich auch mal übersteigert sein. Wir haben Ihnen aber dennoch nachzugehen. Aber in diesem Falle hier wissen wir genau, dass die Frau keineswegs übertreibt. Dafür kennen wir diesen Mann allzu genau. Wir wissen, dass auch wir mit allen Möglichkeiten zu rechnen haben. Also, die Frau wird bis zu unserem Eintreffen nicht in die Wohnung zurückkehren. Ah, das wird den Mann womöglich stutzig machen. Na klar, damit rechne ich sogar, ganz sicher. Aber ich denke, wir werden so oder so rechtzeitig dort sein. Ach, bevor er irgendetwas unternehmen kann. Und die Kinder der Frau sind ja, wie sie sagt, zurzeit nicht in der Wohnung. Was dem Seemann passiert ist, bleibt schon schlimm genug. Aber wie es manchmal ist bei irgendeinem Fall, es hängt hinterher oft noch so vieles andere dran. Hier ist es der gemeingefährliche Täter, bei dem wir ohne weiteres noch mit einer Folgetat zu rechnen haben. Was, du? Treibst dir hier auf der Straße rum? Was hast du denn gemacht? Lass mich los, oder ich schreie. Ja, schrei doch, schrei doch. Warum schreist du nicht, was? Hast die Polente angerufen, was? Du schrei doch, schnell. Gleich hast du das Messer in der Kehle, dann kriegst du keinen Ton mehr raus. Du. Hilfe, Hilfe, hm? Hilfe! Halt! Hände hoch, Herr Wutter. Lass dir das Messer fallen. Ihr Dreckstück. Messer weg und Hände hoch, oder wir schießen. Na, warte, du. Wenn ich erst mal wieder raus bin. Ja, wenn dieser Mann eines Tages wieder frei ist, ein paar Jahre wird's ja schon dauern. Aber man kann wohl kaum annehmen, dass er sich in dieser Zeit besonnen hat. Und diese Frau, die mal an ihn geglaubt hat... Ja, die dürfte dann nicht mehr für ihn erreichbar sein. Für diese Art Täter sollte überhaupt niemand mehr erreichbar sein. Wie wäre das wohl möglich zu machen? Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden. Entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Alfred Steinke, Schnitt Ursula Stark, Aufnahmeleitung Ingeborg Karl und Regie Werner Oehlschläger.